Impuls. Der Unterschied zwischen einem Yogin und einem anderen Menschen ist wie der Unterschied zu einem Analphabeten. Sehen können beide, was geschrieben steht, aber nur der eine kann es lesen.